das Wunderbare, das schönste Plätzchen mit am Rhein. Wo sagenhaft die sieben Berge dich laden zum Bewundern ein. Wo frohe Menschen sich bewegen, wo laute Mädels Lachen klingt. Und ihr das Echo aller Wegen wie Nixensang zum Ohre dringt. Die Symphonie, die Melodie, wer einmal da vergisst es nie. Da, wo die sieben Berge am reinen Strande stehen, kannst du die blonden Mädels mit blauen Augen sehen. Und an die schönen Stunden denkst du dann tausendmal, wo fröhlich sie marschierten durchs Nachtigallental. Wo fröhlich sie marschierten durchs Nachtigallental. Willst du einmal mit deinem Schätzchen auf Stunden Wunsch und glücklos sein, dann wähle dir am Rhein das Plätzchen, da kehrt ins Herz der Frühling ein, wo helle Mädchenstimmen singen und abends in der Schenke drin die vollgefüllten Gläser klingen, die Schiffe bunt vorüberziehen. Du fühlst dich jung, du kommst in Schwung und lebst in der Erinnerung. Da, wo die sieben Berge am reinen Strande stehen, kannst du die blonden Mädels mit blauen Augen sehen. Und an die schönen Stunden denkst du dann tausendmal, wo fröhlich sie marschierten durchs Nachtigallental. Wo fröhlich sie marschierten durchs Nachtigallental.